In der atemlosen Stille liege ich zu Haus. Hab mich ganz zurückgezogen, trau mich nicht heraus. Vollkommen weggetreten vom Tag geschehen. Hab ich's einfach aufgegeben, meine Zweifel zu verstehen. Mann, wie das Angst einschalten, schweigt am Fenster stehen. Wieder mal auf halber Strecke halten, in die Defensive gehen. Mal wieder richtig flattern vorzeigen, es ist wieder mal an den. Da könnte ich doch jetzt bis zum Gipfel steigen. Gelassen runtersehen. Und es glotzt in meine Richtung, mein traurig blasses Spiegelbild. Ich muss langsam drüber lachen, weil ich nicht kann, wie ich will. Draußen schlägt es hohe Wellen, harten Spritzer abgekriegt. Doch statt endlich loszurennen, fahr ich mir aus der Sicht. Mal wieder Angst einschalten, schweigt am Fenster stehen. Wieder nach halber Strecke halten, in die Defensive gehen. Mal wieder richtig verdammt vorzeigen. Ist es wieder mal an dem, man kann dich doch jetzt bis zum Gipfel steigen, gelassen runtersehen. Jetzt bis zum Gipfel steigen, gelassen runtersehen.